السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقول من نعم الله الله زيك من حال بنات شكاين وبوفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مش بتصوّق لس كان قوتي بأصا الله. مش بتصوّق لس محمد الله سينا ونزين جزانتس. ما إن شاء الله تعالى هويت weiter mit dem sechsten Unterkapitel die Zeit für das Maghrib Gebet. Hadith Nummer 416. Nachdem wir zuvor die Gebetszeiten allgemein uns angeschaut haben und wir festgestellt haben, wann die Fard-Gebetszeiten jeweils beginnen und wann sie enden, stellt sich nun die Frage, gibt es bestimmte Überlieferungen, die darüber Auskunft geben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu welchen Zeiten er die Gebete verrichtet hat. Dass es innerhalb dieser Phasen ist, die uns vorgegeben worden sind, ist klar. Aber die Frage ist, gibt es Zeiten, in denen der Prophet dann bevorzugt hat, seine Gebete zu verrichten? Und dazu schauen wir uns, haben wir uns zum letzten Mal Dhuhr und Asr-Zeit angeschaut und schauen wir uns die Maghrib-Zeit an. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, wir beteten das Maghrib-Salah mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Danach warfen wir Speere und konnten noch die Stelle sehen, wo die Pfeile auftrafen. Aus diesem Hadith leiten wir ab, das ist der Grund, warum die Gelehrten sagen, dass das Maghrib-Gebet zu denjenigen Gebeten gehört, bei denen es Sunna ist, dass man das Gebet relativ am Anfang der Zeit verrichtet, worauf dieser Hadith deutlich hinweist. Und er will damit sagen, dass es noch nicht sehr dunkel geworden ist und dass man noch weit in die Ferne schauen konnte, soweit eben die Speere gereicht haben. Wallahu a'lam. Salama ibn al-Aqwa' radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegt das Maghrib-Gebet zu verrichten, sobald die Sonne untergegangen war. Das heißt, sobald der obere Rand der Sonnenscheibe verschwunden war. Im Arabischen heißt es, die obere Sonnenbraue, weil es eben so aussieht wie eine Sonne, wie eine Braue. Und natürlich ist das ein Ausdruck, der dafür steht, dass er das Gebet relativ zügig bzw. relativ am Anfang der Zeit verrichtete. Aber wir wissen, dass das relativ ist, weil natürlich noch der Adhan ausgerufen wird, man Wudu verrichtet, sich zum Gebet zur Moschee wendet. Zumindest wenn man in der Nähe der Moschee ist und danach auch noch eventuell zwei Rak'a betet, Tahiyat al-Masjid oder auch zwei Rak'a betet zwischen Adhan und der Iqama. Weil diese Zeit ist natürlich nicht zu unterschlagen. Hadith Nummer 418. Aber ihr seht, die Anzahl der Hadithe, je mehr es gibt, die eine bestimmte die den gleichen Inhalt wiedergeben, desto mehr Gewissheit geben sie und Sicherheit geben sie uns, dass diese Sache tatsächlich auch nicht nur authentisch ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern dass das auch seine Gewohnheit gewesen ist, dass er auch meistens so gemacht hat, alaihi salatu wasallam. Marthad ibn Abdullah sagte, als Abu Ayyub von einem Feldzug radiallahu anhu zu uns zurückkam, damals war Uqba ibn Amr Statthalter von Ägypten, schob er das Maghrib-Salah hinaus. Dann kam Abu Ayyub zu ihm und sagte zu ihm, was ist mit dem Salah, O Uqba? Er antwortete, wir hatten etwas zu tun. Da sagte er, hast du nicht den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er gesagt hat, meiner Gemeinde ergeht es so lange noch wohl, oder er sagte, sie befinden sich so lange noch auf der Fitra, wie sie das Maghrib-Salah nicht hinausstieben, bis die Sterne sichtbar werden. Und auch das ist ein Ausdruck für die Dunkelheit, in der die Sterne sichtbar werden, da das Licht der Sterne ein sehr schwaches Licht ist für uns aus betrachtet. Und dieser Hadith, aus dem entnehmen wir einiges. Und zwar, man stelle sich vor, dass der Uqba ibn Amr, damals, er war der Statthalter von Ägypten. Ja. Das heißt, er war der damalige, heute würde man sagen, Bürgermeister oder was auch immer. Zumindest er war der vom Khalifa eingesetzte Befehlshaber in dieser Region. Und unter ihm, er hatte die Macht inne. Und trotzdem war dies für Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu kein Grund, ihm diese Nasiha vorzuenthalten, sondern er hat ihm die Wahrheit direkt gesagt, ins Gesicht gesagt und sie auch begründet in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Antwort des anderen ist auch viel Aussagen, denn er antwortete nichts darauf. Und so ist der Umgang eines gläubigen Muslims, wenn er einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hört, der ein klarer Hadith ist in Bezug auf das Thema, worum es geht, ergibt sich dieser Sache. Manchmal kann es auch sein, dass man anderer Meinung ist und einen anderen Hadith kennt oder ähnliches, aber trotzdem ist es, gehört es zum Anstand, dass man nicht dem Gegenüber das Gefühl gibt, als würde man den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Gott bewahre, zurückweisen. Denn wir müssen uns bewusst machen, wenn jemand dir einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt und dieser Hadith ist authentisch, wie zum Beispiel ein Hadith, der sich in Sahih Bukhari befindet oder Sahih Muslim befindet oder in anderen Werken und die Hadith-Gelehrten sagen, dieser Hadith ist authentisch, dann ist es gerade so, als hätte der Prophet dir das direkt gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt keinen Unterschied, ob er es dir direkt gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, oder ob du diesen Hadith über einen Umweg erfahren hast, solange dieser Umweg Menschen sind, die vertrauenswürdig sind. Und wer das verleugnet, wer diese Aussagen verwirft, der verwirft die gesamte Religion. Denn die gesamte Religion ist auf diese Art und Weise uns überliefert worden, über vertrauenswürdige Überlieferer, sowohl der Koran Karim, als auch die authentische Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Siebtens, die Zeit für das Isha-Gebet. Al-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu sagte, ich bin derjenige, der am besten über die Zeit dieses Isha-Salah Bescheid weiß. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam pflegte es zu verrichten, wenn zum dritten eines Mondmonats der Mond unterging. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat der An-Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala anhu die Angelegenheit festgemacht an den Mondphasen. Denn die Mondphasen sind, es gibt 28 Mondphasen und diese wiederholen sich jeden Monat und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch diese يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Das heißt, sinngemäß, sie fragen dich nach den Neumondlichten. Sprich, sie sind Zeiten, als Zeiten für die Menschen und auch für die Hajj-Zeit, das heißt zu bestimmen, wann die Hajj-Zeit ist. Und nicht nur die Hajj-Zeiten, auch die Ramadan-Zeiten und andere Zeiten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns quasi eine hängende Uhr ins Universum gesetzt, an der wir den Tag kennen können. Aber leider unser einer heutzutage, ja, ihr kennt die Mondphasen nicht, aber wenn er sie nicht kennt, heißt es nicht, dass diese Wissenschaft nicht vorhanden ist, dass andere sie nicht kennen. Und wie man sagt, die Not macht erfinderisch. Also der Mensch macht Sachen abhängig von dem, wie er den Möglichkeiten, den er hat. Natürlich ist es viel einfacher heutzutage eine Uhr zu verwenden, aber man sieht, das Leben geht auch anders. Und so hat er es, radiallahu ta'ala anhu, abhängig gemacht, wenn der Mond unterging. Aber der Mond geht ja nicht jeden Tag zur gleichen Zeit unter. Deswegen hat er gesagt, zum dritten eines Mondmonats der Mond unterging. Das heißt, zum dritten Tag. Zum dritten Tag, wenn dann der Mond untergeht, dann hat er es verrichtet. Aber das ist ein Hinweis darauf, dass er das so regelmäßig zu pflegen, pflegte. Aber wir haben ja gesehen, auch in anderen Überlieferungen, wie wir inshallah ta'ala auch schon gesehen haben, dass er sallallahu alaihi wasallam auch es nicht nur abhängig gemacht hat jetzt von dieser Angelegenheit, sondern auch von den Bedürfnissen der Gebetsgemeinschaft. Und das hat sogar Vorrang. Nein. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagte, eines Nachts warteten wir für das Isha-Salah auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er kam dann zu uns heraus, als ein Drittel der Nacht vorbei war. Oder noch später. Wir wussten nicht, ob ihn etwas aufgehalten hatte oder ob es einen anderen Grund gab. Als er herauskam, sagte er, wartet ihr auf dieses Salah? Wenn ich es dadurch meiner Gemeinde nicht schwer machen würde, würde ich dieses Salah immer zu dieser Zeit leiten. Hiernach ordnete er dem Muezzin an, die Iqama auszurufen. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns klar gemacht hat, dass erstens es besser ist, das Isha-Gebet hinauszuschieben. Zweitens, dass er sallallahu alaihi wasallam es nicht gemacht hat, weil es eben seiner Gemeinde schwer fallen würde. Und das ist die sogenannte Illa. Das heißt, genau das ist der Grund, warum der Prophet das nicht gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn jemand zu Hause betet, weil er entschuldigt ist, oder weil jemand krank ist, oder eine Frau, die zu Hause betet, oder wenn man auf der Reise ist, und dieser Grund ist nicht vorhanden, dann ist es besser für einen, das Isha-Gebet hinauszuschieben. Wenn wir das sagen, dann ist das immer unabhängig von allen anderen Faktoren, die eventuell eine Rolle spielen können. Weil wenn du auch auf einer Reise bist, mit einer Reisegruppe, kann es auch sein, dass sie ermüdet sind, dass es besser ist, das Isha-Gebet zu Anfang der Zeit zu verrichten. Oder wenn du von dir selbst weißt, dass du erschöpft sein wirst, oder wenn du weißt, dass du später etwas zu tun haben wirst und so weiter und so fort. Das heißt hier, wenn wir sagen, es ist Sunnah, es so zu machen oder es ist Sunnah so zu machen, dann blenden wir immer die Faktoren aus, die eventuell auch noch eine Rolle spielen können. Und dieser Ta'arud, das heißt dieser Widerspruch, der teilweise dann auftaucht, was ist besser, das Gebet zu verrichten mit Khushu' oder das Gebet hinauszuschieben und danach weniger Khushu' zu haben. Das sind alles Konflikte, die dann man lösen kann, indem man bestimmte Regeln anwendet. Denn zum Beispiel eine Regel lautet, dass derjenige Vorteil oder diejenige Sache, die im direkten Zusammenhang mit dem Gebet steht, hat Vorrang gegenüber derjenigen Sache, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem Gebet steht. Die Gebetszeit zum Beispiel ist keine Sache, die mit dem Gebet verbunden ist. Aber dein Khushu' ist sehr wohl mit dem Gebet verbunden, es ist Teil des Gebetes. Also hätte dies Vorrang. Ja. Das ist ähnlich beim Tawaf zum Beispiel. Was ist besser? Dass man Tawaf macht in der Nähe der Kaaba und dadurch sich bedrängt fühlt und vielleicht andere Leute bedrängt und ähnliches. Oder man geht ein bisschen weiter weg von der Kaaba und hat dann seine Ruhe. Und das sind alles Dinge, mit denen man diese Widersprüche oder diese scheinbaren Widersprüche lösen kann. Wallahu a'lam. Mu'adh ibn Jabal Mu'adh ibn Jabal, achso, es gibt noch einen Hinweis, wollte ich noch sagen, aus diesem Hadith, den wir gerade eben gehört haben, dass wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet später verrichtet hat. Eine Weisheit auch natürlich, die dahinter steckt, ist, warum es auch zu mehr Belohnung kommt, weil wenn Leute in der Moschee auf ein Gebet warten, dann befinden sie sich gesetzlich gesehen schon im Gebet. Jemand, der ein Salah verrichtet und dann wartet auf das Salah, befindet sich schon im Salah. Das heißt, ihm wird die Belohnung geschrieben, als wäre er schon bereits am Beten. Und deswegen soll er die Sache nicht kaputt machen und nicht zerstören, indem er sich aufregt, indem er ungeduldig wird, indem er sich ärgert darüber, dass der Imam nicht rechtzeitig da ist oder der Adhan nicht ausgerufen wurde, wann er es gerne hätte und so weiter und so fort. Weil er befindet sich gerade im Ansar. Also soll er sich auch entsprechend so verhalten, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Belohnung nicht zerstört. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagte, wir warteten mit dem Isha-Salah auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er schob es so weit hinaus, dass man dachte, er würde gar nicht kommen. andere von uns sagten, er hat vielleicht schon gebetet. In diesem Zustand verweilten wir, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns herauskam. Die Leute berichteten ihm dann, was sie gedacht hatten. Da sagte er zu ihnen, schiebt dieses Salah hinaus, denn ihr wurdet damit vor allen anderen Gemeinden der Propheten vor euch bevorzugt. Keine Gemeinde vor euch verrichtete dieses Salah. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigen wir noch einmal, dass es eine Sunna ist, das Isha-Gebet hinauszuschieben und dass dieses Salah sogar eine Besonderheit ist von der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allahu a'lam, die offensichtliche Bedeutung ist, als wäre dieses Gebet ein Gebet, das nur diese Ummah verrichtet hat und dass dieses Isha-Gebet bei den anderen Gemeinden nicht vorhanden war. Und sollte es trotzdem vorhanden gewesen sein, dann könnte man diesen Hadith auch dahingehend verstehen, dass es um die Zeit geht, in der es bevorzugt ist, dieses Gebet zu verrichten. Wallahu a'lam. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagte, wir beteten mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam das Isha-Salah, als er erst gegen Mitte der Nacht herauskam. Er sagte dann, bleibt an euren Plätzen. Wir blieben dann an unseren Plätzen und er sagte, die Leute haben schon gebetet und sich schlafen gelegt. Ihr aber befindet euch im Salah, solange ihr darauf wartet. Gäbe es nicht den Schwachen und Kranken, würde ich das Isha-Salah bis zur Hälfte der Nacht hinausschieben. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, abgesehen von dem, was wir schon erläutert haben, entnehmen wir aus seiner Aussage, die Leute haben schon gebetet und sich schlafen gelegt, ihr aber befindet euch im Salah. Und das weist darauf hin, dass diese Leute, die sich bereits schlafen gelegt haben, entschuldigt sind dafür. Und dass man nicht warten muss bis zur Hälfte der Nacht, wenn der Imam sich zum Beispiel verspätet oder die Gemeinschaft später betet und man selbst das nur schwierig aushalten kann. Dafür wurden die Leute nicht kritisiert. Und deswegen sagen wir immer, wenn jemand eine Entschuldigung hat und er nicht mit der Gemeinschaft beten kann, oder früher beten muss und gehen muss, dann hat er dafür seine Entschuldigung. Er wird dafür auch nicht getadelt, alhamdulillah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte ihnen klar, dass sie diese Stunden, die sie vielleicht gewartet haben, alle werden ihnen bei Allah angerechnet, als hätten sie ein Salah verrichtet. Er sagte, ihr aber befindet euch im Salah, solange ihr darauf wartet, gebe es nicht den Schwachen und Kranken, würde ich das Isha-Salah bis zur Hälfte der Nacht hinausschieben. Die Zeit für das Subh-Gebet. Subh-Gebet, haben wir gesagt, ist das Fajr-Gebet, ein anderer Name dafür. Der Autor hat hier die Reihenfolge der Hadithe gemacht, wie im Hadith von Jibril. Deswegen hat er mit dem Dhuhr-Gebet angefangen und endet mit dem Subh-Salah, Fajr-Salah. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, wir haben schon kennengelernt die Zeit des Fajr-Gebetes und gesagt, sie beginnt mit der Morgendämmerung und das ist diejenige Erhellung am Horizont, die horizontal ist und die immer heller wird, bis eben die Sonne aufgeht und die eben im Osten, wo die Sonne aufgeht, erscheint. Und diese horizontale Erhellung, sobald sie beginnt, endet die Isha-Zeit endgültig. Das heißt, die Darura-Zeit des Isha-Gebetes endet. Zweitens, die Fajr-Zeit beginnt. Und drittens, die Fastenzeit beginnt. Und die Frage ist nun, ist es besser, das Fajr zu Anfang der Zeit zu verrichten oder etwas hinauszuschieben? Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte das Subh-Salah zu verrichten und danach entfernten sich die Frauen eingehüllt in ihre Kleider wobei man sie aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen konnte. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir, dass er dieses Gebet zu Beginn der Zeit verrichtet hatte. Und das ist auch eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber den gläubigen Menschen, die die fasten wollen, weil sie ihre Mahlzeit am Ende der Nacht einnehmen und dann auf die Fajr-Zeit nicht lange warten müssen, um das Gebet zu verrichten. Und auch eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen Menschen, die das Witr-Gebet am Ende der Nacht verrichten möchten und dann auch wiederum nicht lange warten müssen, bis sie das Fajr-Gebet verrichten dürfen. Und auch in diesem Hadith entnehmen wir ebenfalls, dass dass die Frauen am Gemeinschaftsgebet teilnehmen dürfen und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen nicht verwehrt hat, auch wenn das Gebet für sie zu Hause besser ist, in der Hinsicht, dass sie nicht gesehen werden, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Frauen den Hijab auferlegt hat. Aber dennoch ist es für sie eine gute Tat, das Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten, und sie werden dafür belohnt. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, verwehrt den Dienerinnen Allahs die Häuser Allahs nicht. Ebenso entnehmen wir aus diesem Hadith die Tatsache, dass die Frauen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam eingehüllt waren, in Kleidern eingehüllt waren, ihre Aura bedeckt haben. Das heißt, auch die Gesetzmäßigkeit des Hijab. 424. Rafi ibn Khadij radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Betet das Subh-Sala, sobald der Morgen eintritt, denn dies bringt eine gewaltigere Belohnung mit sich. Aus diesem Hadith entnehmen wir, auf Arabisch sagt man Asbahta, das heißt entweder der Morgen, die Morgendämmerung ist gerade eingetroffen, oder es bedeutet auch, die Morgendämmerung bricht gleich ein. Ja, im Arabischen die Vergangenheitsform bringt mehrere Sachen zum Ausdruck. Unter anderem das. Wir kennen das alle aus der Iqama, wenn der Muezzin sagt, Qad qamat as-salah. Ja, das heißt, das Gebet hat begonnen. In Wirklichkeit hat es noch nicht begonnen. Warum? Weil sprachlich gesehen bedeutet das Gebet beginnt gleich. Das Gebet beginnt gleich. Und in diesem Zusammenhang bedeutet es wohl, wie der Übersetzer auch übersetzt hat hier, betet das Subh Salah, sobald der Morgen eintritt. Asbihu bis Subh. Das heißt, betet das Subh-Gebet, sobald die Subh-Zeit eingetroffen ist. Denn, und das ist die Begründung, denn dies fa'innahu a'zamu li'ujurikum. Denn dies ist gewaltiger für eure Belohnung, oder dies bringt eine gewaltigere Belohnung mit sich. Und das ist, in diesem Zusammenhang kann man sagen, dieser Hadith ist ein, also wir kennen ja die Meinungsverschiedenheit beim Fajr-Gebet, ob man am Anfang beten soll oder ob man lieber warten soll, bis es ein bisschen hell wird langsam. Aber dieser Hadith ist ein, man sagt auf Arabisch, Nassun fi mawdi'in Nisa'. Das heißt, das ist ein klarer Beleg in Bezug auf die Thematik, um die es gerade geht. Worum geht es gerade? Wann ist es am besten, es zu verrichten? Er sagt dir, die Belohnung ist am gewaltigsten, wenn du das Fajr-Gebet verrichtest, sobald die Fajr-Zeit auch eintritt. Deswegen sagen die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, dass es Sunnah ist, das Fajr-Gebet am Anfang der Zeit zu verrichten. Aber wer es hinausschiebt, sündigt nicht. Also beim Fajr gibt es keine zwei Phasen, eine sogenannte, wie wir gelernt haben, Darura-Zeit und Ikhtiyari-Zeit, wie beim Asr-Gebet und beim Isha-Gebet. Wallahu a'lam. Hiermit sind die Gebetszeiten beendet. Wir wissen, wann die Gebetszeiten beginnen, wann sie enden. Und Alhamdulillah, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam hält sich bis an den heutigen Tag an diese Sachen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Neuntens, die Gebetszeiten beachten. Abdullah As-Sunabihi sagte, Abu Muhammad, das ist ein Sahabi, radiallahu anhu, das ist seine Kunya, auch wenn wir nicht mehr über ihn wissen, gleich noch, nehme ich mal ein bisschen vorweg, ist irrelevant, weil wir wissen, dass die Sahaba alle vertrauenswürdig sind. Abu Muhammad, ein Sahabi, behauptet, dass Witr Salah Pflicht sei. Dass das Witr Salah Pflicht sei. Da sagte Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, Abu Muhammad irrt sich. Ich bezeuge den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Folgendes gesagt zu haben, sagen gehört zu haben. Allah, der Erhabene, hat 5 Gebete zur Pflicht gemacht. Wer den Wudu hierfür richtig vollzieht und die Gebete zur richtigen Zeit verrichtet, die Verbeugung vervollkommnet und auch die Demut, so hat er von Allah ein Versprechen, dass er ihm vergeben wird. Und wer dies nicht tut, so hat er von Allah kein Versprechen. Wenn er will, vergibt er ihm, und wenn er will, bestraft er ihn. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir mehrere Angelegenheiten. Allerdings, die entscheidende ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man die Gebete zu den richtigen Zeiten zu verrichten hat. Und dass eben diese 5 Gebete nicht verrichtet werden irgendwie, sondern es gibt dafür Voraussetzungen. Dazu gehört die Gebetszeit, dazu gehört der Wudu, das heißt die Reinheit, und dann auch die Art und Weise, wie das Gebet verrichtet wird, die Verbeugung, dass sie vervollkommnet wird. Darüber reden wir gleich noch einmal, inshallah. Auf jeden Fall, diese Thematik, dass das Witr-Gebet Pflicht sei, ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten bis zur heutigen Zeit. Also es gibt immer noch Gelehrte, die dieser Meinung sind. Und Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, widerspricht dem Sahabi in diesem Fall. So wissen wir, dass eine Meinungsverschiedenheit ist von früher, also von früher geerbt haben. Ist also keine neue Angelegenheit. Aber seine Begründung, es gibt natürlich Hinweise in Bezug auf das Witr-Gebet, die jetzt nicht thematisiert werden, weil das jetzt nicht gerade das Thema ist. Es geht jetzt um das Gebet, das Beachten der Gebetszeiten. Aber fiqh-technisch gesehen, sage ich mal, gucken wir uns die Begründung an. Also jemand sagt, das Witr-Gebet sei Pflicht. Und zu den Beweisen gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, Ja, ayyuha al-muzammil, qum al-layla illa qalila. O du Verhüllter, bete das Gebet in der Nacht bis auf einen kleinen Teil davon. Vor dieser Anordnung kann man als Pflicht verstehen. Und sie war ja auch Pflicht am Anfang des Islam, bis das Nachtgebet aufgehoben worden ist. Auf jeden Fall, das ist einer der Hinweise darauf. Wie dem auch sei, die Argumentation von Ubadah ibn Samit radiallahu anhu ist, dass er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat 5 Gebete zur Pflicht gemacht. Und das ist eine Sache, über die sich keine 2 Geister streiten. Dass es 5 Gebete sind, die Allah für jeden Muslim pro Tag und Nacht zur Pflicht gemacht hat. Und er will damit sagen, in diesem Hadith, und wir kennen auch andere, wo jemand zum Propheten kommt und ihn fragt, alayhi salam, über die Pflichten des Islam, über die Säulen des Islam. Und der Prophet ﷺ erwähnt diese 5 Gebete. Und all diese Hadithe, sagen die Mehrheit der Gelehrten, all diese Hadithe, wenn man sie alle betrachtet, kommt man zu überzeugen, oder sie geben sie einem den Eindruck, das ist vielleicht der bessere Ausdruck, geben sie einem den Eindruck, dass das Witr-Gebet keine Pflicht ist. Denn die Frage ist, wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache den Leuten nicht mitteilt, obwohl sie Pflicht ist? Und es ist ja ein Gebet, das täglich verrichtet wird. Jeden Tag findet das Witr-Gebet statt. Der Prophet alaihi wasallam hat es sogar auf der Reise verrichtet. Das heißt, er hat es weder zu Hause noch auf Reisen unterlassen. Und trotzdem wird er gefragt und er erwähnt nur die 5 Gebete. Und das weist darauf hin, dass die Überlieferungen, die den Eindruck erwecken, das Witr-Gebet sei ein Pflichtgebet, sind Überlieferungen, die man dahingehend zu verstehen hat, dass dieses Gebet auf keinen Fall unterlassen werden soll und dass der Gesetzgeber dich anspornt, es zu tun. Und das ist sogar, wie manche Gelehrte sagen, das beste freiwillige Gebet ist, das man auf keinen Fall unterlassen soll. Aber diese Überlieferung, die wir jetzt vor uns haben, von Ubad ibn Samit radiallahu anhu, weisen darauf hin, dass diese Anordnungen, den anderen Hadithen über das Witr-Gebet, eben keine verpflichtenden Anordnungen sind, sondern eben empfehlende Anordnungen sind. Nicht immer, wenn man jemandem was anordnet, will man ihm das auferlegen, sondern manchmal gibt man einem einen Ratschlag, mach das so. Im Deutschen würde man vielleicht sagen, ich würde dir empfehlen, das lieber so zu machen, das wäre besser für dich. Aber das ist, und dazu kommt es natürlich zu Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama. Aber wir sehen hier, dass, und dieser Hadith, auf jeden Fall, schauen wir uns, ohne jetzt weiter über andere Sachen zu reden, er sagte, ich bezeuge den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt zu haben, Allah der Erhabene hat 5 Gebete zur Pflicht gemacht. Das nennt man Mafhum al-Adad. Mafhum al-Adad bedeutet, die umgekehrte Schlussfolgerung hier in Bezug auf die Zahl ist, dass es 5 sind und dass es kein 6. gibt. Wer den Wudu hier für richtig vollzieht und die Gebete zur richtigen Zeit verrichtet, also die Verbeugung vervollkommnet. Aber an die richtigen Zeiten haben wir kennengelernt. Den Wudu haben wir kennengelernt. Die Verbeugung vervollkommnet. Zur Vervollkommnung der Verbeugung gehört, liebe Geschwister, dass man zur Ruhe kommt. Dass man die sogenannte Tuma'nina hat. Jedes Körpergelenk kommt kurzweilig mindestens zur Ruhe und man betet nicht hastig, indem man, sobald man in eine Position gekommen ist, sofort wieder verlässt. Das ist nicht vervollkommen. Vervollkommen ist das. Natürlich, vervollkommen bedeutet auch überhaupt, dass man zum Ruku' kommt und nicht unterlässt. Aber auch, dass man eben zur vollkommenen Ruhe kommt. Er sagte, die Verbeugung vervollkommnet und auch die Demut, so hat er von Allah ein Versprechen. Demut ist die Khushu'. Und Khushu' ist genau das. Khasha'a bedeutet eben zur Ruhe kommen. Ja, deswegen sagt man, wenn jemand zum Beispiel sich im Gebet viel bewegt und so, dann sagt man, wenn er Khushu' hätte, dann würde man das an seinen Körperteilen sehen. Dann würde man sehen, dass er ruhig ist. Aber jemand, der zappelt und links schaut und rechts schaut und sich bewegt, seine Hände hochmacht und seine Frisur gerade macht und seinen Kleidern spielt, diese Person hat kein Khushu'. Khushu' bedeutet eben äußerlich und innerlich zur Ruhe kommen. Und deswegen diese Sache mit dem Khushu' hier. Wer das macht, Allahu Akbar, hat ein Versprechen von Allah, dass Allah ihm vergeben wird. Und diese 5 Gebete, liebe Geschwister, aus diesem Hadith zeigen die Wichtigkeit des Salah. Die Wichtigkeit des Salah und dass es wirklich diejenige Ibadah ist, die, wenn du ein gutes Verhältnis zu Allah Azza wa Jalla haben möchtest, achtest du als allererstes darauf und machst es zu deinen primären Zielen in deinem Leben, auf diese Gebete zu achten. Und zum Achten auf diese Gebete, wie wir sehen, zur richtigen Zeit und vervollkommen und Khushu', es gibt fast keine bessere Möglichkeit, das zu erreichen, und ich würde sagen, es gibt keine bessere Möglichkeit, das zu erreichen, als dass man das Gebet verrichtet in der Gemeinschaft der Muslime in den Moscheen. Man wird zu Hause kein so schönes und gutes Gebet verrichten, wie man hinter dem Imam verrichtet. Vom Imam erwarten wir, dass er die Gebete in der Länge verrichtet, wie auch der Prophet sie zu machen pflegte, normalerweise, sallallahu alaihi wasallam. Beobachte deine Gebete zu Hause und vergleiche sie mit den Gebeten, die du verrichtest in der Gemeinschaft der Muslime. Und deswegen, es geht gar nicht darum, ob man in der Gemeinschaft beten muss oder nicht muss. Es geht darum, brauchst du das, um diesen Hadith zu erfüllen, damit du ein Versprechen hast von Allah, dass er dir vergeben wird. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass diese Gebete, wer sie ordentlich verrichtet, dass ihm dadurch seine Sünden vergeben werden. Wie jemand, der sich 5-mal pro Tag reinigt bei dem Wudu. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, dass durch die 5 Gebete, die wir verrichten, dass dadurch die Sünden vergeben werden, die man zwischen diesen Gebeten verrichtet hat. Und so weiter und so fort. Weil diese Sachen sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, und wer dies nicht tut, das heißt, der den Wudu nicht ordentlich verrichtet, wer die Gebetszeit nicht einhält, wer die Verbeugung nicht vervollkommnet, wer nicht demütig ist in seinem Gebet, der hat kein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihm vergeben wird. Wenn er will, vergibt er ihm, und wenn er will, bestraft er ihn. Und das ist einer der Hinweise dafür, für die meisten Ulama, rahimahullah ta'ala, die gesagt haben, dass eben das bloße Unterlassen der Gebete keinen Austritt aus dem Islam darstellt, denn sonst hätte Allah subhanahu wa ta'ala hier nicht die Möglichkeit gelassen, dass sie ihm vergeben wird, wenn er mit seinen Gebeten nachlässig umgeht. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Der gläubige Mensch, wie ich gesagt habe vorhin, lässt es natürlich gar nicht erst darauf ankommen, sondern wir reden hier davon, dass wir versuchen, die Gebete in der Gemeinschaft zu verrichten, weil wir voraussetzen, dass der Muslim seine Gebete überhaupt verrichtet. Und wir reden hier von Vervollkommnung des Ruku', des Sujud und das Verrichten des Gebets zur richtigen Zeit. Und wir haben zuvor gesprochen darüber, dass man sein Salat verrichtet zu einer Zeit, in der der Prophet es verrichtet, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist sehr wichtig, in diesem Zusammenhang diese Sachen zu erwähnen, weil der gläubige Mensch, wenn er sich daran gewöhnt hat, nach Vollkommenheit zu streben, dann, wenn er mal nicht vollkommen ist, unterlässt er die Tat nicht ganz. Und jeder von uns weiß, jemand, der viel freiwillig fastet, für den ist das Fasten Ramadan ein Klacks. Und jemand, der viel nachts betet, den wirst du nicht finden, dass er seine 5 Gebete nicht verrichtet. Das gibt's nicht. Und deswegen diese freiwilligen Taten sind ein Schutzwall davor, dass man zu kurz tritt bei der Ausübung der Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala. Farwa sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, welche Tat die beste sei. Er antwortete, das Salah zu Beginn der entsprechenden Zeit. As-salatu fi awwali waqtiha. Ja? In manchen Überlegungen heißt es As-salatu li waqtiha. Das Gebet zu seiner Zeit. Und gemeint ist, und auch wie hier in dieser Überlegung eindeutig steht, dass die besten Taten sind die Taten zu das Salah zu Beginn seiner Zeit zu verrichten. Das heißt, zu Beginn seiner bevorzugten Zeit. Yani, wann ist die bevorzugte Zeit eines jeweiligen Gebetes? Zu der Zeit ist es am besten, das Gebet, das Fardgebet zu verrichten. Wallahu a'lam. Und deswegen, und wenn wir unsere Taten betrachten, und darauf möchte ich immer gerne hinweisen, wenn wir unsere Ibadat verrichten, beziehungsweise wenn wir unsere guten Taten allgemein mal anschauen, sehen wir, dass diejenigen guten Taten am besten sind, die Ibadat sind, meistens. Weil bei den Taten, die keine Ibadat an sich sind, wie zum Beispiel das Speisen von Menschen. Das Speisen kann sein, das machst du aus religiösen Gründen, kann sein, du machst das aus kulturellen Gründen, kann sein, du machst das, weil du großzügig bist. Kann viele Gründe geben. Kann sein, weil dass du möchtest, dass die Leute nicht über dich schlecht sprechen. Es gibt viele Gründe, warum jemand so etwas sagen könnte. Machen könnte. Aber die Ibadat, Bewegungen zu machen, Dinge zu sagen, rein für Allah subhanahu wa ta'ala, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier etwas macht für einen anderen außer Allah azza wa jal, ist gering. Und deswegen sehen wir, wie schwerwiegend es ist. Wenn sobald du anfängst, Gott bewahre, eine Ibadah jemand anderem zu widmen als Allah subhanahu wa ta'ala, gehst du in den Bereich des Schirk. Gehst du in den Bereich des Polytheismus, Gott bewahre. Und beim Salah sind es reine Bewegungen für Allah Azza wa Jalla. Du stellst dich hin, du verbeugst dich, du setzt dich und so weiter und so fort. Es ist eine reine Bewegung für Allah. Und deswegen sind das die besten Taten überhaupt. Davon abgesehen, dass das Salah viele Ibadat an sich beinhaltet. Das Lesen des Koran Al-Karim beinhaltet. Deswegen, also wer auf seine Gebete achtet, hat eine gute Beziehung zu Allah. Wer seine Gebete vernachlässigt, der darf sich nicht selbst betrügen und nicht denken, dass er auf einem guten Weg ist, auch wenn er fastet, auch wenn er Zakat gibt, auch wenn er spendet. Aber es kann nicht sein, weil es geht ja nicht darum, dass du das machst, was du denkst, was gut ist. Es geht nicht darum, dass du den Menschen möglichst viel Gutes tust, wie manche Leute denken, sondern es geht letztendlich einzig und allein darum, dass du das tust, was dein Schöpfer von dir will, subhanahu wa ta'ala. Und das Erste, was er sagt, ist das Salah. Deswegen, was bringt es dir am Yawm al-Qiyamah? Das Erste, wonach du gefragt hast, ist dein Salah. Und wenn das ist, das Erste ist, was du falsch gemacht hast, dann wird alles andere, wie es im Hadith heißt, erst recht verdammt sein, verloren sein. Verloren heißt das wortwörtlich im Hadith. Ja. Und ansonsten, wenn das Salah ordentlich verrichtet worden ist, dann ist auch alles andere, also auch alle anderen Taten von dir ordentlich. So heißt es ungefähr in der Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Umara ibn Ruwaiba al-Thaqafi sagte, dass ein Mann aus Basra zu ihm sagte: Teile mir etwas mit, was du vom Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gehört hast. Er berichtete, Umara, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen: Wer vor dem Sonnenauf- und Untergang betet, wird nicht ins Höllenfeuer eingehen. Dann fragte er ihn dreimal: Hast du dies wirklich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört? Er antwortet jedes Mal mit: Ja, ich habe es mit meinen Ohren gehört und mit meinem Herzen wahrgenommen. Da sagte der andere Mann: Ich habe dies auch von ihm sallallahu alaihi wasallam gehört. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir die Wichtigkeit nicht nur der Gebete allgemein, aber insbesondere der zwei sogenannten kalten Gebete, Al-Bardain, wie man auf Arabisch sagt, das Asr-Gebet und das Fajr-Gebet. Das Asr-Gebet und das Fajr-Gebet. Er sagte, wer vor dem Sonnenaufgang betet, das Fajr-Gebet, und vor dem Sonnenuntergang betet, das Asr-Gebet, wird nicht ins Höllenfeuer eingehen. Und das ist eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sie ist so, wie er es gesagt hat. Und das ist auch ein Beweis der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, die gesagt haben, dass wenn jemand in seinen Gebeten nachlässig ist, und dass wenn jemand ein Gebet nicht verrichtet, ein einziges Gebet nicht verrichtet, bedeutet das nicht, dass er dadurch aus dem Islam ausgetreten ist. Weil der Prophet was anderes gesagt hat hier, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, jemand, der manche Gebete verrichtet, ist zwar ein Sünder und ein Frevler und jemand, der, Gott bewahre, sich der Strafe Allahs azza wa jalla aussetzt und Allah ein Argument liefert, ihn zu bestrafen, aber man darf nicht ihn deswegen aus dem Islam ausschließen, nur weil er manche seiner Gebete nicht verrichtet hat. Er sagte, wer vor dem Sonnenauf- und Untergang betet, wird nicht ins Höllenfeuer eingehen. Da fragte er ihn dreimal: Hast du dies wirklich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört? Als wäre er verwundert darüber, und am Ende erfahren wir, dass er selbst ein Sahabi ist. Wir wissen nicht seinen Namen aus dieser Überlieferung, ein Sahabi aus Basra. Umar antwortete: Ja, ich habe es mit meinen eigenen Ohren und mit meinem Herzen, meinen eigenen Ohren gehört und meinem Herzen wahrgenommen. Und der andere sagte, auch ich habe dies vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehört. Als wollte er sich quasi vergewissern, dass er nicht etwas Falsches gehört hat, weil dieser Hadith ist natürlich ein unglaublicher Hadith, wie man so schön sagt, ein Hadith, der von riesengroßer Bedeutung ist und von gewaltiger Belohnung redet. Und wie manche Gelehrte auch gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch diese Gebete verrichtet und die anderen Gebete vernachlässigt, ist gering. Weil das Problem der meisten Menschen ist nicht das Dhuhr-Gebet. Eine Zeit, in der sowieso jeder wach ist. Und wenn sie auf dem Markt sind und zum Gebet gerufen wird, in den islamischen Ländern, die Leute gehen alle in die Moschee und beten. Und, und das Maghrib-Gebet ist auch kein Gebet, das problematisch ist. Die Menschen sind wach zu dieser Zeit. Und das Isha-Gebet, eine gute Stunde später, ist auch eine Zeit, in der die Leute meistens wach sind. Du weißt, die Leute tendieren dazu, sowieso eher nachts wach zu bleiben und länger morgens auszuschlafen. Zumindest heutzutage. Und deswegen, die Problematik ist beim Verschlafen des Morgengebetes und das Asr-Gebet ebenfalls, weil das die Zeit ist, die Zeit des Nachmittagsschlafes ist, wodurch eben auch die Gebetszeit verpasst werden kann, Gott bewahre. Der Vater von Abdullah ibn Fadala sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam brachte mir unter anderem bei, achte auf die Gebete, achte auf die 5 Gebete. Ich sagte dann, zu diesen Zeiten bin ich beschäftigt. Sag mir, was ich stattdessen machen kann und was dennoch ausreichend ist. Er sagte, achte auf beiden, das heißt, achte auf die Asr-Gebete und achte auf beide Gebete. Dies gehörte nicht zu unserem Dialekt. Ich fragte, was sind die beiden Asr-Gebete? Er sagte, die Salah vor dem Sonnenauf- und Untergang. Er sagte, also diesen hat noch einmal diese Überlieferung, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, achte auf die 5 Gebete. Dann sagte er, zu diesen Zeiten bin ich beschäftigt. Guck mal die Antwort. Als sollte er sagen, ich schaffe es nicht immer, diese Gebete so zu verrichten, in den Zeiten zu verrichten, in denen ich sie verrichten kann. Sag mir, was ich stattdessen tun kann und was ausreichend ist. Er sagte, achte auf die beiden Asr-Gebete. Taban, dieser Ausdruck, auf die Gebete zu achten, ist eine relative Angelegenheit, weil man kann auf die Gebete achten, indem man sie zur richtigen Zeit verrichtet. Das ist eine Sache. Aber das muss nicht unbedingt in dieser Überlieferung gemeint sein, sondern achte auf die Gebete, kann auch bedeuten, achte darauf, dass du sie zu der bevorzugten Zeit verrichtest. Oder achte auf die Gebete, indem du sie in der Gemeinschaft verrichtest. Ja? Weil er sagt, ich bin zu den Zeiten beschäftigt. Das heißt ja nicht, dass er sie gar nicht verrichtet. Also wenn du jemanden darauf hinweist, weil er mit dir nicht in der Moschee gebetet hat, und du sagst zu ihm, lieber Bruder, achte auf dieses Gebet. Das heißt nicht, dass er nicht gebetet hat, weil sonst hätte er sagen können, ich bete es ja, aber ich habe es nicht mit dir zusammen gebetet oder ähnliches. Weil es muss nicht sein, dass er das Gebet an sich nicht verrechnet hat. Ja, das kann man daraus verstehen, aber dieses Verständnis ist nicht zwingend. Ist nicht zwingend. Und er sagt zu ihm, achte auf die beiden Asr-Gebete. Die beiden Asr-Gebete, es kann sein, dass die beiden Asr-Gebete, es kommt vom arabischen Wort Asara. Und Asara bedeutet auspressen. Ihr kennt das Wort Asir, ja. Ist der Saft, weil es eben das Ausgepresste ist. Und deswegen lesen wir auch hier in der Fußnote, dass Imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, gesagt hat, diese beiden Gebete soll er zu Beginn der Zeit verrichten. Ja. Weil eben, wir haben so viele Überlieferungen, die besagen, wann die Gebete verrichtet werden müssen, dass es 5 Gebete Pflicht sind. Dann heißt es weiter in der Erläuterung, diese beiden Gebete heißen Asr, was vom Verb Asara auspressen bedeutet. Sie heißt deshalb so, weil vom Tag zur Asr-Zeit und von der Nacht zur Fajr-Zeit nur noch so wenig Zeit übrig ist, wie Wasser in einem Tuch, das man nur durch Auspressen erhält. Ja, das heißt, als würde man sozusagen, als wäre das Wasser in dem Tuch die Zeit. Und man presst es aus Und das, was da rauskommt, ist noch sozusagen die restliche Zeit, die übrig ist. Ja? Das ist der Asr, weil es eben am Ende des Tages ist. Und der Fajr, weil es eben am Ende der Nacht ist. Ja? Es ist zwar keine Nacht im eigentlichen Sinne mehr, aber es ist auch kein, die Sonne ist auch nicht da. In diesem Sinne ist es schon Nacht. Insofern nennt man das die beiden Asr-Zeiten. Und sowieso im Arabischen, sowieso, wenn man zwei Dinge erwähnt, dann überwiegt manchmal das eine und dann erwähnt dann bezeichnet man das andere mit dem einen. Ja, das ist Dhuhr und Asr, oder hier in diesem Fall ist es Fajr und Asr, dann sagt man die beiden Asr-Gebete. Warum haben die Araber nicht diese beiden Fajr-Gebete, habe ich ja gerade erklärt. Aber zum Beispiel, die sagen auch Wasser und Datteln, die beiden Schwarzen. Ja, obwohl das nur die Datteln sind schwarz, aber die Wasser ist nicht schwarz. Ja. Aber das ist die Sprache, ja, in der der Koran herabgesandt worden ist. Und das ist die Sprache, in der sich Leute unterhalten haben. Machen wir an dieser Stelle Stopp, inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Sallallahu wa sallam. وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا